Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Fernab von unserem kleinen gallischen Dorf beginnt ein neuer sonniger Tag in der erstaunlichsten Stadt des Universums, in Rom. Südfrüchte, frische Südfrüchte! Frisches Gemüse, schönes frisches Gemüse! Fische, frische Fische! Langzeitlutscher, Langzeitlutscher! Obwohl die Straßen auf Caesars Geheiß tagsüber für den Fahrzeugverkehr gesperrt sind, herrscht ein unglaublicher Lärm. Den machen die zahlreichen Händler und Krämer, die ihre Waren anpreisen. Überall lauern Bettler und Kundenfänger. Und Besucher aus aller Herren Länder tragen zum Lokalkolorit bei. All das lässt vermuten, dass um die nächste Straßenecke noch seltsamere Gestalten kommen. Wir hätten vielleicht doch nicht herkommen sollen, was, Asterix? Natürlich, du sagst es. Aber du weißt doch, wie wir hierher gekommen sind, was, Obelix? Du weißt es natürlich. Ja, die beiden wissen es. Aber wir haben ja keine Ahnung, wie und warum sie nach Rom gekommen sind. Also, stopp, drehen wir das Ganze zurück. Zurück zum Anfang dieser Geschichte, das heißt nach Lutetia, der erstaunlichsten Stadt des Universums. Geht's jetzt bald mal weiter davon? Seht ihr nicht, dass ich arbeite? In den Straßen von Lutetia geht es trotz Fahrverbot sehr laut zu. Laut, aber lustig. Dank des berühmten Esprits der Lutetia. Blöder Hund! Idiot! Trottel! Armleuchter! Doch wenden wir uns nun einer kleinen Gruppe aus der Provinz zu, die voll bepackt mit Einkäufen durch eine Seitenstraße geht. Also, gute Miene, dass du nach Lutetia wolltest, um Einkäufe zu machen, kann ich gut verstehen. Aber müssen wir denn unbedingt zu Homöopathix? Ich kann schließlich nicht nach Lutetia fahren, ohne meinen Bruder zu besuchen. Du weißt aber ganz genau, dass mir Homöopathix auf die Nerven geht. Oh ja, natürlich. Sobald es sich um meine Familie dreht. Aber er hat Karriere gemacht. Er mutet seiner Frau nicht zu, in einem Dorf von Verrückten zu leben, bewacht von blöden Römern. Und außerdem, warum musstest du die beiden da mitbringen? Ich habe vielleicht keine Karriere gemacht, aber ich bin der Häuptling. Und ein Häuptling braucht eine Eskorte. Asterix und Obelix sind meine besten Männer, meine Ehrengarde. Na schön. Ich hoffe, dass deine Ehrengarde sich zu benehmen weiß. Wir sind da. Was husten meine Ehrengarde? Mein Mienchen. Mein Homöopather. Galantine. Gute Miene und der Dingsbums sind da. Dingsbums? Welcher Dingsbums? Homöopathix und seine Frau Galantine bitten die Gäste in ihr prächtiges Haus. Gute Miene ist begeistert. Oh, hast du's schön hier. Ja, ich habe mich ganz neu eingerichtet. Ich hatte das Rustikale satt. Galantine, gieß uns Wein ein. Ich hoffe, der Wein schmeckt euch. Er stammt aus unserem eigenen Weingarten. Ich habe euch eine Muschel von unserem Strand mitgebracht. Majestix wollte wie gewöhnlich einen Hinkelstein mitbringen. Mein guter Majestix, sag selbst, was soll ich denn mit deinen Hinkelsteinen anfangen? Soll ich's dir wirklich sagen? Majestix! Und die Geschäfte gehen gut, Homöopathix? Sehr gut. Demnächst eröffne ich Filialen in Lugdunum und Massilia. Oh, wie interessant. Dann wirst du doch auch in diese Städte fahren. So selten wie möglich. Weißt du, leben kann man nur in Lutetia. Das übrige Gallien ist gut für Wildschweine. Gib mir noch was von dem Wein, Obelix. Die angeregte Unterhaltung wird unterbrochen durch eine Mitteilung des Hauspersonals. Das Essen ist angerichtet. Für seine Schwester Gute Mine hat Homöopathix nur die besten und teuersten Speisen auftischen lassen. Das ist ja zauberhaft. Natürlich. Du sollst mal etwas anderes haben als die Dorfmannskost. Was gibt es an dir auszusetzen, hm? Zum Beispiel, dass ich in unserem Dorf nicht sehr oft Biberschwänze mit Himbeeren gegessen habe. Gib mir noch was von dem Buschwein, Ulx. Hier, Dingsbums, versuch die Rinderfüße aller Krähen und du wirst mir... Ich will nichts von deinen Rinderfüßen. Du beeindruckst mich überhaupt nicht mit deinen Schweinereien. Majestix! So solche Schweinereien muss man sich erst mal leisten können. Ulxwein! Majestix, benimm dich nicht wie ein Wildschwein. Ja, ich habe vielleicht nicht dein Gold, aber dafür habe ich Ruhm. Aber vom Ruhm, mein lieber Schwager, kannst du dir keine Rinderfüße kaufen. Ruhm ist mehr wert als alle deine Hinterfüße, deine Rindergrüße, als diese Schweinereien. Kommt in mein Dorf, du und Galantine. Galantine. Und ich lasse euch etwas vorsetzen, das du dir mit deinem ganzen Gold nicht leisten kannst. Entschuldigung. Und? Was ist das für ein raffiniertes Mahl? Ein Ragout. Aber ein Ragout, gewürzt mit den Lorbeerblättern. Vom Lorbeerkranz Julius Cäsars. Asterix bleiben die Biberschwänze mit Himbeeren im Halse stecken. Dieses Angebot kann Majestix doch wohl nicht ernst meinen. Hör nicht auf ihn, Homöopathix. Er hat zu viel getrunken. Lass nur, gute Mine, lass nur. Er ist sehr amüsant. Amüsant? Du wirst schon sehen. Ich werde meine Leute nach Rom schicken, um Cäsars Lorbeerkranz zu holen. Und damit würze ich dann das Ragout, das ich dir in meinem Dorf servieren werde. Natürlich. Recht hat er, der Dingsbums. Bestürzt muss Asterix feststellen, dass nicht nur Majestix zu viel Wein getrunken hat. Auch Obelix hat etwas zu tief ins Trinkhorn geschaut. Obelix? Lass mich los, Asterix. Wir gehen nach Rom und holen Cäsars Lorbeerkranz. Natürlich. Lass dich umarmen, Obelix. Homöopathix, bitte. Nein, nein. Wenn sich dein Schwertträger für so schlau hält, dann nehme ich seine Einladung an. Aber ich habe sein Wort, dass es auch wirklich der Lorbeerkranz von Julius Cäsar ist. Ehe die Situation weiter eskaliert, beschließt Gute Mine aufzubrechen und sich auf den Heimweg zu machen. Auch wenn bereits die Sterne am Himmel stehen. Als sie weit genug weg sind vom Haus ihres Bruders, lässt Gute Mine ihren Gefühlen freien Lauf. In meinem ganzen Leben bin ich nicht so gedemütigt worden. Umgeben von lauter Betrunkenen, die nicht mehr wissen, was sie sagen. Nicht mehr wissen, was sie sagen? Ich werde ihm wirklich ein Ragout mit Cäsars Lorbeeren vorsetzen, diesen... Gute Mine hat recht. Es ist Unsinn. Siehst du? Sogar deine besten Leute halten dich für ein dummes Wildschwein. Das habe ich nicht gesagt. Ich... Ja, gut. Wenn du das nicht gesagt hast, dann fahr sofort nach Rom und bring mir Cäsars Lorbeerkranz. Natürlich. Lass dich umarmen. Nun, da wir wissen, wie und warum Asterix und Obelix nach Rom gekommen sind, können wir den Faden unserer Geschichte wieder aufnehmen. Fernab von unserem kleinen gallischen Dorf beginnt ein neuer sonniger Tag in der erstaunlichsten Stadt des Universums, in Rom. Asterix und Obelix bahnen sich ihren Weg durch die unzähligen Gassen der Metropole, bis sie endlich vor dem Palast von Julius Caesar stehen. Ein riesiges, prunkvolles Gebäude im Herzen der Stadt. Alles deine Schuld. Und ich habe nur eine Feldflasche mit Zaubertrank dabei, die mir Miraculix unser Druide gegeben hat. Reichlich wenig für eine solche Expedition. Ja, ich hatte etwas getrunken. Aber schwierig ist es nicht. Wir gehen in den Palast rein, holen den Kranz raus und kehren ins Dorf zurück. Ist das ein guter Plan? Sehr gut, natürlich. Wir massakrieren die Wache und wenn wir im Palast sind, fragen wir einfach, wo Cäsars Lorbeerkranz ist, weil wir ihn brauchen, um damit ein Ragout zu würzen. Und wenn wir den Kranz dann haben, hauen wir alles kurz und klein und gehen nach Hause zurück. Richtig? So ist es. Gehen wir! Obelix! Hä? Die Legionäre hier sind aus anderem Holz geschnitzt als die bei uns. Und der Zaubertrank gibt uns zwar Kraft, aber er macht uns nicht unverwundbar. Wir müssen einen anderen Weg finden. Und welchen? Da! Der Mann, der gerade aus dem Palast rausgekommen ist, kann uns vielleicht sagen, wie man reinkommt. Los, ihm nach! Schön, er weiß, wie man rauskommt, aber das beweist noch lange nicht, dass er auch weiß, wie man reinkommt. Verzeihung, wir sind Besucher aus dem Ausland und hätten gern ein paar Auskünfte. Ich bin leider sehr beschäftigt, Gallia. Aber ihr könnt doch ein Gläschen mit uns trinken, ja? Naja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Es braucht nicht viel Überredungskunst, bis sich der Mann aus dem Palast schließlich doch zu einem Kelch Wein in einer Taverne überreden lässt. Was muss man denn so gesehen haben in Rom? Oh, da gibt es eine Menge zu sehen. Wisst ihr, Rom ist die erstaunlichste Stadt des ganzen Universums. Kann man zum Beispiel Cäsars Palast besichtigen? Oh nein, ausgeschlossen. Aber ihr wart doch auch drin. Tja, ich bin auch ein Sklave von Cäsar. Kaltmann Sellus ist mein Name. Ich arbeite in den Palastküchen. Da sitzt ihr ja an der richtigen Stelle für Ragus. Obelix. Trink und halt den Mund. Ragus? Hört nicht auf ihn. Wie wird man denn Sklave bei Cäsar? Er kauft sie im Allgemeinen bei Typhus. Der ist Händler für Luxussklaven. Er hat beste Ware, alles importiert. Ich zum Beispiel komme aus Griechenland. Sehr gute Qualität, aber nicht billig. Bei Typhus, aha. Nicht, dass ich mich langweile, aber meine Arbeit ist eine solche Sklaverei. Also, noch einen schönen Aufenthalt, Gallia. Ave! Salute! Ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir in Cäsars Palast kommen. Und mit ein bisschen Glück können wir uns dann seinen Lorbeerkranz schnappen. Natürlich! Nachdem Obelix die Auswirkungen des Tavernenweins mit einem Schwall kaltem Wasser auf den Kopf bekämpft hat, schreiten unsere beiden Gallier zur Tat. Sie machen sich auf den Weg zum Sklavenmarkt und suchen nach dem luxuriösesten Stand vor Ort. Guten! Wer will ganz frische Guten haben? Belgier! Spitzenbelgier! Kaka, garantiert rostfrei. Interessiert euch unser Angebot? Darf ich euch den Katalog bringen? Seid ihr Typhus? Nein, der bin ich. Was kann ich für euch tun? Wir haben gerade Bretonen von allerfeinster Qualität hereinbekommen. Wir wollen nicht kaufen, sondern verkaufen. Ach, verkaufen? Lieferanten empfange ich gewöhnlich am frühen Morgen. Also, wen habt ihr anzubieten? Uns! Euch? Aber ich kaufe doch nicht jeden x-beliebigen. Wir sind kein x-beliebigen, ganz bestimmt nicht. Der hier riecht nach Weinmeister. Zeig ihm, wie stark du bist, Obelix. Mit einem kleinen Fausthieb katapultiert Obelix den Gehilfen von Typhus kurzerhand in die Luft. Ja, nicht schlecht. Aber ich führe nur Luxusartikel. Bedenkt, dass ich den Haushofmeister von Cäsar erwarte, der bei mir neue Ware kaufen will. Ich bin auch sehr stark. Soll ich es euch zeigen? Nein, nein, nein, nicht nötig, Meister. Ich bin sicher, Sie werden eine Firma für unser Sortiment fallen. Gut, ich nehme euch, aber nur in Kommission. Wenn ich euch heute nicht losbekomme, müsst ihr euch woanders verkaufen. Und so klettern Asterix und Obelix auf die Ausstellungsfläche von Typhus' Stand zu den anderen Luxussklaven. Die sind über die gallische Konkurrenz keineswegs erfreut. Igitt, hier riecht's nach Wein. Ja, wo denn? Ihr müsst darüber hinwegsehen, meine Liebe. Sicher ist Ausverkauf. Das werden Werbeartikel sein, nichts als Ramsch. Ramsch? Wer ist hier Ramsch? Du Schießbudenfigur. Bleibt wenigstens höflich. Schweigt, ihr Dreingabe. Ah ja. Hey, ja! Was zu viel ist, ist zu viel. Mit einem Fausthieb bringt Asterix dem eingebildeten Luxussklaven bei, was Höflichkeit ist. Sehr zum Missfallen von Typhus. Was fällt euch eigentlich ein? Bringt mir den Ladentisch nicht durcheinander. Habt ihr gesehen? Er ist auch stark, mein Kumpel, was? Bei allen Mitteln. Ich bin erstaunt ebenfalls. Du, Brite, schweigst oder ich verkaufe dich en gros. Und ihr, Gallier, macht, dass ihr fortkommt. Vielleicht findet ihr eine Boutique oder einen Supermarkt, wo sie euch nehmen. Ihr seid frei. Nein, wenn nötig, kämpfen wir sogar darum, nicht frei zu sein. Entfernt diese Ware. Der Haushofmeister Julius Caesars kann jeden Augenblick hier sein. Es entbrennt ein ungleicher Kampf zwischen unseren Galliern und den römischen Wachen des Sklavenmarktes. Die Zustände hier sind entwürdigend. Ich protestiere im Namen des Sortiments. Während sich Typhus die Haare rauft, weil sein Stand in Schutt und Asche gelegt wird, scheint es für Asterix und Obelix einen Interessenten zu geben. Was kosten die beiden Gallier? Ihr wollt sie kaufen? Ich finde sie sehr spaßig. Aber natürlich will er uns kaufen. Und er macht ein gutes Geschäft, nicht wahr, Obelix? Oh ja! Wir sind natürlich ein sehr gutes Geschäft. Abwarten. Was sollt ihr kosten? Euer Preis ist der seine. Spaß beiseite. Nennt einen Preis. 50 Sterze das Paar. Einverstanden? Hey, Verzeihung. Erlaubt mal. Ich sage absurd. Das ist ein Dumpingpreis. Na gut, 6 Sterze. Darf ich auch mal was sagen? 10. Darunter tue ich nicht gehen. Top. Während sich Typhus, ob dieser äußerst unkonventionellen Art des Sklavenhandels, die Haare rauft, folgen Asterix und Obelix ihrem neuen Besitzer durch die Straßen von Rom. Sobald wir in Caesars Palast sind, machen wir uns auf die Suche nach den Lorbeeren. Wenn er sich nur nicht gerade darauf ausruht. So, da sind wir. Du, Asterix, das ist ja gar nicht der Palast von Caesar. Vielleicht hat er mehrere Häuser. Gespannt betreten Asterix und Obelix die prächtige Villa. Der Fußboden ist aus Marmor, an den Wänden stehen kostbare Statuen und im Innenhof plätschert eine Wasserfontäne. Alpaga, Tibia, Gracchus, alle mal herkommen! Die Gerufenen eilen herbei und betrachten Asterix und Obelix erstaunt. Das sind zwei Gallier von Typhus. Und deswegen macht ihr so ein Geschrei? Von Typhus? Bist du verrückt, Claudius? Wo der so teuer ist? Ich wollte euch eine Freude machen. Ich finde sie lustig. Oh, schön. Dann kann ich mich ja wieder in mein Kubikulum zurückziehen. Ich muss ein bisschen schlafen. Hast du etwa schon wieder die ganze Nacht durchgezecht? Sag mal, sind wir hier nicht bei Julius Caesar? Bei Caesar? Du hast recht, die sind wirklich lustig. Aber nein, Gallier, du bist mitnichten bei Cäsar. Du bist vielmehr bei mir, bei Claudius Überfluss. Das sind meine Frau Alpaga, meine Tochter Tibia und mein Sohn Gracchus. Was sollen wir denn mit denen? Unser Bedarf an Sklaven ist doch gedeckt. Oh, sie könnten für uns kochen. Die gallische Küche ist berühmt. Es kann auf keinen Fall schlimmer sein als das, was uns Autodidax, der Brite, vorsetzt. Kurzschluss! Nicht so laut! Ihr habt gerufen, Meister? Kurzschluss, bring die beiden gallischen Sklaven in die Küche. Sie werden sich ab sofort um die Mahlzeiten kümmern. Ja, Meister. Aber aufgepasst, Kurzschluss. Sie sind von Typhus. Chefsklave und Haushofmeister Kurzschluss führt Asterix und Obelix zur Küche der Villa. Besonders freundlich ist er nicht zu ihnen. Hier ist euer Reich, ihr Zuckerpüppchen. Ihr was? Ihr Zuckerpüppchen. Ich bin nämlich kein Zuckerpüppchen von Typhus. Ich bin nicht so zerbrechlich wie ihr. Aber ich habe einen guten Job in diesem Irrenhaus. Also versucht nicht, mich hier zu vertreiben. Der spinnt, der Römer. Das ist das erste Mal, dass mir einer sagt, ich sei zerbrechlich. Reingefallen. Jetzt liegen uns Cäsars Lorbeeren ferner denn je. Schön, dann gehen wir eben wieder. Nein, wenn wir erst mal flüchtige Sklaven sind, haben wir keine Chance mehr, in Cäsars Palast hineinzukommen. Wir müssen Überfluss dazu bringen, dass er uns an Typhus zurückgibt, damit der uns wieder zum Verkauf anbieten kann. So wie die Leute, die bei dir einen Hinkelstein kaufen und ihn dann wieder zurückbringen, wenn sie nicht zufrieden sind. Mit meinen Hinkelsteinen ist jeder zufrieden. Aber nur weil deine Hinkelsteine nicht kochen müssen. Denen brauen wir was zusammen, dass sie sobald nicht vergessen werden, mein Teutates. Bring alles her, was du in der Speisekammer aufstöbern kannst. Während Asterix das Feuer anheizt und einen Kessel mit Wasser aufsetzt, holt Obelix die Lebensmittelvorräte. Marmelade, Pfeffer, Salz, Nieren, Feigen, Kernseife, ein ungerupftes Huhn, Honig, Pfefferschoten, Blutwurst, Eier und Granatapfelkerne. Alles zusammen landet im Kessel. Das Ganze ein wenig köcheln lassen, bis daraus ein dickflüssiger Eintopf geworden ist. Darf ich mal kosten? No, Obelix! So, es ist Essenszeit, meine Zuckerpüppchen. Seid ihr soweit? Ja, wenn's denn sein soll. Halt! Zuerst will ich die Kochkunst unserer Zuckerpüppchen prüfen. Kurzschluss nimmt einen Löffel, tunkt ihn in den Eintopf und schluckt die Kostprobe herunter. Das gallische Essen scheint Kurzschluss nicht sonderlich zu bekommen. Er wird erst kreidebleich, wechselt von ekelgrün zu glutrot, bevor er schließlich blau anläuft und Feuer speit. Ausgezeichnet! Ausgezeichnet! Dafür wird man euch kreuzigen! Ob von Typhus oder nicht, man wird euch kreuzigen. Oh, ich hatte schon Angst, ihr würdet mich vertreiben, aber von wegen. Dieter, trag das Essen auf! Ich frag mich, ob ich nicht etwas zu weit gegangen bin. Naja, mögen uns die Götter helfen. Im Speisezimmer der Villa liegen bereits Claudius Überfluss, seine Frau und seine Tochter zu Tisch, als das Essen hereingebracht wird. Nur ein Familienmitglied fehlt noch. Gracchus, verlass das Cubiculum und komm ins Triclinium. Das Essen ist serviert. Ich tue ja alles, was du willst, aber schrei doch nicht so. Dass du nicht ausgeschlafen hast, ist deine Schuld. Das gibt dir kein Recht, ungezogen zu sein. Lieg anständig bei Tisch. Alle warten gespannt darauf, die Kochkünste der Gallier zu probieren. Nun ja, fast alle. Oh, für mich nichts, danke. Das Essen haben die Gallier von Typhus gekocht, also iss! Oh, ist ja schon gut. Widerwillig nimmt Gracchus einen Löffel von dem gallischen Essen. Er wird erst kreidebleich, wechselt von ekelgrün zu glutrot, bevor er schließlich... Nun, wir wissen, was passiert. Als Gracchus nach dieser kulinarischen Erfahrung wieder Luft bekommt, stürmt er zur Küche. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Obelix, jetzt geht's um Kopf und Kragen. Wir müssen unser Leben so teuer wie möglich verkaufen. Ja, ist es denn noch nicht verkauft? Ja, oh, da seid ihr ja. Lasst euch umarmen. Was? Asterix hat mit vielem gerechnet. Nur nicht damit, dass ihm einer der Römer nach dem Genuss dieses Essens um den Hals fallen würde. Oh, dieses sagenhafte Gericht hat mich mit einem Schlag kuriert. Dank euch beiden kann ich jetzt unbeschwert die ganze Nacht mit meinen Kumpeln saufen und blödeln, weil ich weiß, dass ihr mir am nächsten Morgen dieses wundervolle Zeug kocht, das einen neuen Menschen aus mir macht. Kommt, kommt, die Familie wird euch gratulieren. Gracchus stürmt mit Asterix und Obelix ins Speisezimmer. Dort ringen Claudius Überfluss, seine Frau und seine Tochter immer noch nach Luft. Oh, mein Vater! Wir sind nicht oft einer Meinung, aber es war eine Glanzidee von dir, diese beiden Wunderknaben zu kaufen. Ein erstaunliches Essen. Schön, dass es dir geschmeckt hat, mein Sohn. Es war gut, nur ein bisschen zu scharf. Wir werden unsere Gallier bitten, nur noch bei großen Anlässen zu kochen. Und jetzt lasst uns schlafen gehen. Haushofmeister Kurzschluss bringt Asterix und Obelix zu ihrer Schlafkammer. Aus seiner Feindschaft macht er keinen Hehl. Dem Kreuz seid ihr noch einmal entkommen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass man euch den wilden Tieren vorwirft. Die Armen haben nicht oft das Glück, einen Leckerbissen von Typhus zu bekommen. Und jetzt schlaft schön, Zuckerpüppchen. Wir stehen früh auf in diesem Haus. Asterix. Glaubst du, dass wir als Leckerbissen enden werden? Ich weiß nicht, aber ich habe eine Idee, wie wir den Römern den Appetit verderben können. Wir werden sie heute Nacht um ihren Schlaf bringen. Und weil sie beim Morgengrauen aufstehen, werden sie davon nicht begeistert sein. Morgen in aller Frühe stehen wir wieder zum Verkauf. Und so schleichen Asterix und Obelix mitten in der Nacht durchs Haus. In der Küche finden wir bestimmt etwas zum Krach machen. Können wir nicht versuchen, mit Schnarchen Krach zu machen? Ausgerüstet mit Kesseln, Schöpflöffeln und anderen Krachschlägern gehen Asterix und Obelix über zum akustischen Angriff. Was geht hier vor? Die Barbaren kommen. Das ist Roms Untergang. Was macht ihr da? Das ist bei uns Galliern so üblich. Nachts wird gefeiert. Soll ich sie auspeitschen lassen, Meister? Ware von Typhus auspeitschen lassen? Glaubst du, Gallier schüttelt man von den Bäumen? Was? Ihr seid noch alle auf? Oh, um diese Zeit kommst du also heim, du Gammler. Und gerade richtig, wie ich sehe. Endlich ist mal was los in dieser Bude. Oh ja, mein Claudius, lass uns eine Spontanorgie organisieren, wie damals, als wir jung waren. Kurz Schluss, lass die Lampen anzünden. Man bringe Wein und Musikanten und Tänzerinnen. So hatten sich Asterix und Obelix die Sache nicht vorgestellt. Eigentlich wollten sie die Römer um den Schlaf bringen und nicht umgekehrt. Mit zugehaltenen Ohren sitzen sie auf ihren Betten und versuchen, die Nacht zu überstehen. Einige viel zu lange Stunden später erhebt sich der neue Tag über einem endlich ruhigen Haus, in dem die ausgelassenen Feierlichkeiten einige Spuren hinterlassen haben. Los, wird's bald! Nehmt Lappen und Besen und macht mir hier alles sauber! Während die Sklaven die Spuren der Orgie beseitigen, geht Haushofmeister Kurzschluss zu seinem Meister, um ihn zu wecken. Meister? Meister? Die Sonne steht schon hoch am Himmel. Soll ich den Tonsor kommen lassen zum Bartscheren? Nein. Sag den anderen Idioten, wenn sie weiterhin solchen Krach machen, verkaufe ich sie unverpackt. Den Tonsor und dich inbegriffen. Oh, mein Kopf! Aber Meister, ich will euch doch nur daran erinnern, dass ihr heute Morgen eine wichtige Verabredung im Palast habt. Soll ich Bescheid sagen, dass ihr euch nicht wohlfühlt? Nein, ich schicke meine Gallier von Typhus, das ist vornehmer. Und jetzt lass mich schlafen, verschwinde! Mich also schon ausgebootet. Sie gehen zum Palast, nicht ich. Gut, ich weiß, was ich zu tun habe. Unsere Gallier ahnen nichts von den finsteren Plänen, die Kurzschluss schmiedet. Sie beginnen den Tag frohen Mutes. Ich sehe nur eine Möglichkeit, hier rauszukommen, Obelix. Wir müssen uns von Überfluss abkaufen. Danach finden wir schon einen Weg in Caesars Palast. Gib mir alles Geld, das du dabei hast. Da, meinst du, das reicht? Wir sind schließlich von Typhus. Vielleicht können wir uns gar nicht leisten. Wir werden feilschen. Hey, Gallia, ihr sollt zum Meister ins Tablinium kommen. Das trifft sich gut. Claudius Überfluss hat sich mittlerweile aus dem Bett erhoben und geht am Schreibtisch seiner Arbeit nach. Soweit es die Kopfschmerzen zulassen. Meine lieben Gallier. Claudius Überfluss. Wir haben uns heute Nacht prächtig mit euch amüsiert. Nur bin ich heute ein wenig müde. Ich habe eine wichtige geschäftliche Verabredung im Palast. Geht für mich hin und sagt, dass ich mich nicht wohlfühle. In dem Palast von Julius Caesar? Ja, ihr fragt nach Tiberius Plattfuß. Das ist einer von Caesars Sekretären und kommt bald zurück und kocht euer zauberhaftes Essen. Los, komm, Obelix! Moment, wir wollten euch was abkaufen. Nein, Obelix, nein! Unsere Gallier machen sich umgehend auf den Weg zu Caesars Palast. Obwohl Obelix noch immer nicht recht versteht, warum Asterix mit Überfluss nun doch nicht verhandeln wollte. Was ist denn jetzt? Kaufen wir uns doch nicht ab? Das ist doch nicht mehr nötig. Wir haben ja jetzt einen Grund, in Caesars Palast hineinzukommen. Wenn wir erst drin sind, finden wir schon Mittel und Wege, die Lorbeeren von Caesar zu ernten. Schade. Ich hätte mir gern uns gekauft. Das wäre ein nettes Reiseandenken gewesen. Oho. Schon bald stehen unsere Gallier vor dem prächtigen Palast von Julius Caesar. Das Gebäude ist streng bewacht. Halt! Quo vadis? Wir kommen von unserem Meister Claudius Überfluss mit einer Botschaft für... Für Tiberius Plattfuß, den Sekretär Julius Caesars. Herein, herein, ihr werdet erwartet. Er hat uns ohne weiteres durchgelassen. Es klappt also. Sollen wir fragen, wo die Lorbeeren sind? Ja, es klappt. Aber wieso weiß er, dass wir erwartet werden? Nicht nur der Legionär an der Palasttreppe hat bereits auf Asterix und Obelix gewartet. Als sie die Tür des Palastes öffnen, werden sie von 20 Legionären mit gezogenen Waffen in Empfang genommen. Stehen bleiben, Gallier! Geht's los? Nein, nein, erst mal sehen, was Sie wollen. Außerdem können Sie uns mit Ihren Waffen glatt in Stücke hauen. Na und? Wir gehören uns ja nicht. So, so. Ihr wollt also Julius Cäsar ermorden? Was? Ein ehrlicher Sklave, der für diese Tat noch eine Belohnung kriegt, hat eure Verschwörung entdeckt und euch angezeigt. Ihr habt euch durch eine List bei Claudius Überfluss eingeschlichen, um einen Grund zu haben, in den Palast zu kommen und Cäsar zu töten. Werft sie in den Kerker des Palastes! Des Palastes? Aber töten wollten wir Julius doch gar nicht, oder Asterix? Wollt ihr etwa abstreiten, dass ihr es auf Cäsars Kopf abgesehen hattet? Nur auf das, was er oben drauf hat. Warum verteidigen, Obelix? Wir sind nicht nur verraten, sondern auch verkauft. Hä? Führt sie ab! Streng bewacht von finster dreinschauenden Legionären werden Asterix und Obelix in den Keller des Palastes gebracht und dort in eine Kerkerzelle gesperrt. Ich verstehe das nicht, Asterix. Warum lassen wir uns das gefallen? Das sind doch schließlich nur Römer. Aber was Besseres hätte uns gar nicht passieren können, Obelix. Wir sind im Palast. Und heute Nacht schleichen wir uns aus dem Kerker und suchen in aller Ruhe nach Cäsars Lorbeeren. Wie? Heute Nacht wird wieder nicht geschlafen? So ist es. Als es dunkel wird und im Palast kein Mucks mehr zu hören ist, setzen Asterix und Obelix ihren Plan in die Tat um. Leise öffnet Obelix die Kerkertür, katapultiert den Legionär vor der Tür mit einem leisen Schlag in die Luft und fängt ihn auf. Die scheppern immer so beim Runterfallen. Komm schnell, wir werden alles durchsuchen, aber ganz leise. Asterix durchsucht einen Palastsaal nach dem anderen. Obelix hält ihm den Rücken frei und kümmert sich um die Wachen. Leise, ganz leise, versteht sich. Wieder nichts. Der Palast ist riesengroß. Was man von einem Lorbeerkranz nicht behaupten kann. Gleich wird's Tag. Gehen wir lieber in den Kerker zurück und machen dann morgen weiter. Ja, aber wann wird eigentlich mal geschlafen? Du wirst sehen, die jagen uns ganz bestimmt wieder früh raus. Und wieder beginnt ein neuer sonniger Tag in der erstaunlichsten Stadt des Universums in Rom. Mit dem Tagesanbruch offenbart sich das Ausmaß der nächtlichen Aktivitäten unserer Gallier im Palast Cäsars. Die Gefangenen sind ausgebrochen! Hastig stürmt der Centurio der Palastwache hinab in den Kerker, um sich Bericht erstatten zu lassen. Schau, Centurio, das Schloss ist herausgebrochen. Sie haben alle Nachtwächter überwältigt und aufgestapelt. Oh, beim Jupiter! Ja, spinnt ihr denn, ihr Römer? Kann man bei euch überhaupt nie richtig schlafen? Ihr seid gar nicht ausgebrochen? Nein. Schließt die Tür und lasst das Schloss reparieren. Nirgends kann man mal für sich sein. Ja. Oh, Verzeihung. Das sind Zauberer, Centurio. Womöglich gallische Druiden. Wir müssen sie uns vom Hals schaffen. Und zwar so schnell wie möglich. Ich wollte ja warten, bis Cäsar zurück ist. Aber sei's drum. Und so geschieht es, dass unsere Gallier kurze Zeit später in ihrem Kerker offiziellen Besuch bekommen. Ich bin Titus Redefluss, euer Verteidiger. Verteidiger? Ihr sollt noch heute verurteilt werden. Und ich habe den Auftrag, euch zu verteidigen. Das ist sehr günstig für mich, denn bei zwei gallischen Zauberern wird das Publikum nur so strömen. Ich habe da so ein Spezialplädoyer, das folgendermaßen anfängt. Delenda Carthago. Sagte Cato, der Ältere... Du hilfst uns also zu unserer Freilassung? Ihr scherzt wohl. Im Zirkus ist eine ganze Meute wilder Tiere eingetroffen, die nichts Anständiges zu beißen haben. Und jetzt zwei gallische Zauberer. Bedenkt doch, was für ein festlicher Fraß. Kommt Julius Cäsar auch zu solchen Festmählern? Im Allgemeinen ja. Delenda Carthago. Werde ich ihn also zurufen. Und wenn er in den Zirkus geht, trägt er dann seinen Lorbeerkranz? Bis jetzt habe ich es noch nie erlebt, dass er einen Strohhut aufhatte. Hört jetzt lieber mein Plädoyer an. Delenda Carthago, sagte der ältere Kato. Die gallischen Zauberer sollen dem Gericht vorgeführt werden. Unter strenger Bewachung und in Begleitung ihres Verteidigers werden Asterix und Obelix in den Gerichtssaal geführt. Der Saal ist voll besetzt. Ruhe bitte! Das Wort hat der Staatsanwalt. Die Länder Karthago, wie schon Cato der Ältere sagte. Wie? Was soll das? Die Länder Karthago? Aber das wollte doch ich! Ruhe bei der Verteidigung! Darf ich fortfahren, ja? Staatsanwalt, du hast das Wort. Vernehmt also Catos Wort aus meinem Munde. Die Länder Karthago, sagten wir, und... Ich beantrage eine Verhandlungspause. Ich will meine Verteidigung neu aufbauen. Oh, wer will seine Verteidigung neu aufbauen? Was will denn das machen? Bin ich aber mal sehr gespannt. Ruhe! Hat der Staatsanwalt Einwände gegen den Antrag der Verteidigung? Nein. Habt ihr denn ganz die wilden Tiere vergessen? Sie müssen schnellstens ihr Futter bekommen, die armen Biester. Die haben doch keine Ahnung von der menschlichen Rechtsprechung. Hier stehen zwei Individuen. Zwei Ausländer, die das Vertrauen eines redlichen und angesehenen Sklavenhändlers missbrauchen. Zwei Individuen, die sich in betrügerischer Absicht in den Schoß einer stadtbekannten Familie einschleichen. Und das einzig mit dem Ziel, unter diesem Deckmantel ein feiges Attentat auf die erlauchte Persönlichkeit Julius Cäsars zu verüben. Und da wollt ihr eure Zeit mit sinnlosen Diskussionen vergeuden? Nein, Richter, nein! Werft sie den wilden Tieren vor, den Bestien, sag ich euch. Und möge Julius Cäsar in höchsteigener Person unter seinem wohlverdienten Lorbeerkranz dem Festmahl der unschuldigen Tiere beiwohnen, deren Reißzähne so zum Schwert einer Gerechtigkeit werden, die in der ganzen Welt gefürchtet und geachtet wird. Ich bin am Ende. Asterix hat mit seinem ergreifenden Plädoyer den Richter und das Publikum zu Tränen gerührt. Die Angeklagten sind schuldig. Sie werden im Circus Maximus den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Asterix und Obelix werden umgehend zum Circus Maximus gebracht. In einem düsteren Verlies des Zirkus warten die beiden auf ihren Auftritt in der Arena. Vom Kerkermeister werden sie wie Fürsten behandelt und genießen eine bombastische Henkersmahlzeit. Diese Amphore Wein schickt euch Typhus und die Familie Überfluss diese Leckerei. Köstlich, diese Wildschweine. Ja, das ist der Vorteil, wenn man dem Bestien vorgeworfen wird. Da gibt's immer leckere Sachen zu essen. Wogegen die Leute, die vom tapeischen Felsen hinabgestürzt werden, vorher nur schwere, magenfüllende Sachen zu essen bekommen. So. Für euch ist ein tolles Programm vorgesehen. Löwen, Panther, Leoparden, Tiger. Schöne Exemplare. Und seit einer Woche haben sie nur Salat gehabt. Asterix, ich hab Angst. Angst? Vor ein paar wilden Tieren? Ach, es sind nicht die wilden Tiere. Es ist das Publikum. All die Leute. Das verliert sich spätestens in der Arena. Ich bin sicher, dass die anderen Verurteilten, nachdem es erst mal angefangen hat, nur noch an die wilden Tiere denken und alles andere vergessen. Kerkermeister! Ja? Sag mal, habt ihr nicht etwas Öl, damit ich mir den Körper einreiben kann, wie ein Gladiator? Das finde ich so schmuck. Öl? Wenn ich du wäre, würde ich lieber Senf nehmen. Der Circus Maximus ist inzwischen gerammelt voll mit dem typischen Gala-Premieren oder hier besser gesagt Gala-Abschiedsvorstellungspublikum. Jubelnd begrüßt es die wilden Bestien, als sie in die Arena gelassen werden. Die einzigen, die jetzt noch fehlen, sind unsere Gallier. So, jetzt seid ihr dran. Na, endlich. Wie sitzen meine Zöpfe? Noch ein Schlückchen Zaubertrank. Was ist denn das? Ach, das ist nur zum Würzen. Tja, was für ein Berufsethos. Daran erkennt man die großen Artisten. Oh. Ihr müsst wissen, dass die Leute von weit her kommen, um sich auffressen zu lassen. Aber bis jetzt hat noch niemand eine solche Begeisterung hervorgerufen. Es ist jammer schade, dass Julius Caesar nicht da ist, um der Festvorstellung beizuwohnen. Wie bitte? Ich sagte, dass Julius Caesar nicht hier ist und... Wo ist er denn? Ich glaube, auf einem Feldzug gegen die Piraten. Wenn Julius Caesar nicht da ist, treten wir nicht auf. Wir warten auf ihn. Was? Aber das könnt ihr doch nicht machen. Sag mal, wird's bald? Das Publikum wird schon ungeduldig und die Tiere sind auch kaum noch zu bändigen. Ein Löwe hat bereits einen Panther aufgefressen. Die wollen nicht auftreten. Oh, das kann mal vorkommen. Besonders in diesem Metier, wo man's ja grundsätzlich mit Anfängern zu tun hat. Seid doch vernünftig. Das Publikum wird euch schon nicht auffressen. Wir treten nicht auf. Komm, wir helfen nach, Kerkermeister. Einverstanden, Tierbändiger. Geht's los, Asterix? Auf geht's. Wollen wir doch mal sehen, ob... Ach, Die heraneilenden Legionäre werden von Asterix und Obelix auf die gute, alte gallische Art in Empfang genommen. Das Publikum im Zirkus wird unterdessen immer ungeduldiger. Ich flehe euch an, geht in die Arena. Die werden mir sonst den Zirkus demolieren. Der Zirkus ist mein Leben. Gut, gut, wir gehen ja schon. Aber nur, weil du es bist. Oh, hab Dank. Ihr werdet es nicht bereuen. Endlich betreten Asterix und Obelix die Arena des Zirkus Maximus. Von den wilden Tieren keine Spur. Nur ein vollgefressener Löwe liegt im Sand und hält sein Verdauungsschläfchen. All die anderen Bestien sind in seinem Bauch gelandet. Das Publikum rast vor Wut. Diebe! Hauptgesindel! Im Zirkus Maximus herrscht Ausnahmezustand. Die zu Hilfe gerufenen Legionäre versuchen, den Zirkus zu räumen. Aber das Publikum will sich nicht räumen lassen und randaliert. Mitten in dem Tumult schlüpfen Asterix und Obelix durch die Türen. Für sie gibt es im Zirkus nichts mehr zu tun. Weil es schon spät ist, suchen sich unsere Gallier eine ruhige Gasse und legen sich schlafen. Doch auf den Straßen von Rom treiben des Nachts Einbrecher, Räuber und Meuchelmörder ihr Unwesen. Bei allen Göttern der Unterwelt, da schlafen zwei ihren Rausch aus. Die wollen wir mal um ihre Sesterze erleichtern. Hey, ihr! Her mit eurem Geld, oder ihr bekommt mein Schwert zu spüren. Ja, schlaft ihr denn überhaupt nie, ihr Römer? Während Asterix und Obelix den römischen Räubern Manieren beibringen, erkennt der Räuberhauptmann plötzlich, mit wem er es zu tun hat. Sagt mal, seid ihr nicht die beiden Gallier, die überall gesucht werden? Stimmt. Und wer bist du? Habeas Corpus. Der Boss der schrecklichsten Gaunerbande, die die Stadt je erlebt hat. Es heißt, ihr seid Zauberer. Also, der Kraft nach könnte das stimmen. Für Leute wie euch hätten wir Verwendung. Warum nicht? Wir wissen sowieso nicht, wohin. Dann folgt mir in unsere Höhle, die Katakomben. Tagsüber schlafen wir da und nachts wird gearbeitet. Ach, so ist das bei denen. Wir müssen uns beeilen. Die Sonne geht bald auf. Nach einem ruhigen Tag in den Katakomben von Rom ist es in der erstaunlichsten Stadt des Universums wieder Nacht geworden. Unheimliche Schatten streichen durch die engen Gassen. Habeas Corpus mit seiner Räuberbande und mit Asterix und Obelix. Der schönste Platz des Zimmernatürs. Ein Betrunkener, voll von Wein und Gold. Den überlasse ich euch, damit ich sehen kann, wie ihr arbeitet. In Ordnung. Und wenn er sich wehrt, rasch, schneidet ihm die Kehle durch. Es lebe Julius Cäsar! Du Asterix, dem tun wir doch nicht wirklich was. Natürlich nicht. Im Gegenteil, wir retten ihn vor den Banditen. Julius Cäsar, er lebe hoch! Hey du, geh schnell nach Haus. Du bist in Gefahr. Du... Aber das ist ja Gracchus, der Sohn von Überfluss. Die Zuckerpüppchen, die Zuckerpüppchen von Typhus. Schnell, verschwinde! Aber nie im Leben. Wir bleiben beieinander. So was muss doch begossen werden. Wird das bald mal was? Euer Kunde hetzt uns ja die Nachtstreife auf den Hals. Das ist ein Freund von uns. Der ist tabu. Was? Das werden wir ja sehen. Den schlagkräftigen Argumenten von Asterix und Obelix können sich Habeas Corpus und seine Bande nicht entziehen. Und so ist die kleine Meinungsverschiedenheit nach wenigen Minuten geklärt. So, jetzt geh aber nach Hause, Gracchus. Warum musst du dich denn so betrinken? Um die Rückkehr von Iulius Caesar. Von Julius Caesar zu feiern. Caesars Rückkehr? Er ist als Sieger von seinem Feldzug gegen die Piraten zurückgekehrt. Morgen gibt es einen Triumphzug durch die Straßen Roms. Bist du sicher? Natürlich bin ich sicher. Das hat mir Kurzschluss doch alles erzählt. Der sitzt jetzt an der Quelle der Kurzschluss. Entschuldigung. Zuerst hat er euch doch denunziert und dann hat man ihn zur Belohnung dafür zum Leibsklaven von Julius Caesar ernannt. So, so. Und wo ist Kurzschluss? Der sitzt in der Kneipe da hinten. Aber gib Acht, er ist vollkommen blau. Nichts wie hin. Jawohl, nichts wie hin. Nein, du gehst nach Hause. Aber dann gib mir wenigstens das Rezept von dem sagenhaften Eintopf. Denn morgen bin ich sicher krank und kann dann nicht bei Cäsars Triumphzug dabei sein. Nachdem Asterix das Rezept für seinen beliebten gallischen Eintopf preisgegeben hat, betritt er mit Obelix die Kneipe, von der Gracchus sprach. Der Wirt hat das Lokal bereits geschlossen. Nur ein einziger Gast sitzt noch schlafend an einem der Tische. Kurzschluss. Verschwindet! Um diese Zeit lasse ich keine Gäste mehr rein. Und der da? Den kriege ich nicht wach. Den wecken wir euch schon auf. Na schön, wenn ihr den rauskriegt, spendiere ich eine Runde. Kurzschluss, wir sind's. Mach doch bitte deine Augen auf, Kurzschluss. Oh, allerhand. Hier ist euer Wein. Könnt ihr nicht jede Nacht kommen? Ich hab da immer welche, die ich nur schwer wach kriege. Ich kann euch alles erklären. Ich hatte doch solche Angst, ihr würdet mich aus meiner Stellung vertreiben. Und darum habe ich euch denunziert. Aber ich bereue es. Oh ja, ich bereue es sehr. Und wie ich es bereue. Es hat den Anschein, als wärest du jetzt in Cäsars nächster Umgebung. Und ob? Morgen mache ich bei seinem Triumphzug mit. Auf seinem Wagen. Auf seinem Wagen? Ja, bei einem Triumphzug hält immer ein Sklave den Lorbeerkranz über das Haupt des Triumphators. Und der Sklave bin diesmal ich. Cäsars Lorbeerkranz? Das ist ja kolossal beim Teutates. Das will ich auch meinen. Für einen Sklaven ist das die Karriere. Jetzt bin ich auch ein Zuckerpüppchen. Herr Wirt, habt ihr Lorbeerblätter? Lorbeer? Nein, nur Fenchel. Das geht auch. Schnell, her damit. Sagt mal, ihr wollt doch nicht etwa mit mir tauschen? Nein, nein, wir wollen nur die Kränze tauschen. Ich werde dir sagen, was du morgen zu tun hast, falls du Interesse daran hast, den morgigen Tag noch zu erleben. Ich fühle mich nicht sehr wohl. Zu viel getrunken. Eigentlich kann ich morgen beim Triumphzug nicht mitmachen. Herr Wirt, ihr müsst etwas für uns kochen. Nehmt ein ungerupftes Suppenhuhn, Kernseife, Marmelade, gemahlenen Pfeffer, Salz, Nieren, Feigen, Honig, Blutwurst, Granatapfelkerne, Eier und Pfefferschoten. Den Fenchel auch? Nein, aus dem Fenchel flechten wir einen Kranz. Nicht wahr, Obelix? Natürlich! Und so geschieht es, dass im Morgengrauen in einer nebligen Gasse ganz in der Nähe des Palastes von Julius Cäsar eine geheimnisvolle Übergabe stattfindet. Da ist Kurzschluss. Er hat den Kranz aus dem Palast geholt. Schnell nehmt! Die Lorbeeren des Cäsar! Also abgemacht, ich sehe euch nie mehr wieder? Das schwören wir dir beim Teutates. Und vergiss nicht den Fenchelkranz. Als Julius Cäsar wenige Stunden später seinen Triumphzug durch die Straßen von Rom hält, steht die erstaunlichste Stadt des Universums Kopf. Auf dem Streitwagen direkt hinter Cäsar steht Kurzschluss. Mit zitternden Händen hält er einen Kranz über das Haupt des Triumphators. Vor lauter Raserei des Volkes merkt keiner, dass der Kranz nicht aus Lorbeeren gewunden ist. Nur Cäsar selbst verspürt auf einmal ein unerklärliches Bedürfnis nach gegrilltem Fisch mit Fenchelsalat. Um kulinarische Fragen geht es kurze Zeit später auch im Dorf der Gallier. Nachdem Asterix und Obelix mit dem Lorbeerkranz Cäsars zurückgekehrt sind, hat Majestix seinen Schwager Homöopathix umgehend zu einem Festmahl eingeladen. Nun, Homöopathix, wie findest du mein Ragout mit den Lorbeeren des Cäsar? Trotz deines vielen Goldes kriegst du sowas zu Hause nicht zu essen, oder? In der Tat. Es ist ein bisschen zu sehr durch. Und statt Lorbeeren wäre Fenchel besser gewesen. Was? Ja. Oh. Ja. Majestix serviert Homöopathix einen Fausthieb zum Nachtisch. Dann feiert man in dem gallischen Dorf in sternenklarer Nacht das Gelingen dieses außergewöhnlichen Ragouts. Doch die Reise von Asterix und Obelix hat noch tiefgreifende und unerwartete Folgen. Die Römer, die jetzt ein Mittel gegen die üblen Nachwirkungen übermäßigen Alkoholgenusses haben, ergeben sich nun erst recht dem Trunk. Ursache ihrer Dekadenz und des Zusammenbruchs ihres Reiches. Darum merket wohl, zu viel Alkohol ist aller Laster Anfang. Natürlich!